Süß klingt Jesu Name, oh wie heilt er allen Schmerz, und wie bringt er Fried und Freude jedem kindlich gläubigen Herz. Oh wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. Oh wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. Lasst uns singen Jesu Namen, er ist eine gute Wehr. In ihm werden wir besiegen unser Feinde ganzes Heer. Oh, wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. Oh, wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. Welch ein teurer Name ist Jesus, oh, wie er so hoch beglückt, dass sein Volk erlöst von Sünde ihm entgegenjauchzt entzückt. Oh, wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. Oh, wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. Singt mit Macht in Jesu Namen, seinen Ruhm mit Blut bezeugt, bis wir zu der Schar gelangen, die gekrönt sich vor ihm neigt. Oh, wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. Oh, wie süß es erklingt,